Ja, zunächst mal möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich mich sehr freue, heute mit Ihnen in der Heide Gottesdienst feiern zu können. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und möchte auch viele Grüße aus meiner Gemeinde an Sie weitergeben, aus der Gemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde in Norderstedt, aus der ich komme. Ich möchte heute mit Ihnen einen Text betrachten, der sehr kämpferisch ist. Ich habe vor kurzem in einer Zeitschrift folgendes Zitat gelesen. Wenn du nicht bereit bist, für ein ambitioniertes Ziel erhebliche Nachteile in Kauf zu nehmen, kannst du es gleich vergessen. Diese Aussage stammt von einem Journalisten und auch einem Wissenschaftskabarettisten, der eigentlich gewohnt ist, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und die Wahrheit in satirischer oder auch humoristischer Form zu artikulieren. Und er erinnert dann in diesem Artikel an Menschen, die zum Beispiel besonders erfolgreich waren als Manager in der Wirtschaft, als Sportler oder als Künstler, als Musiker, Pianisten. Und die entsprechende Begabungen hatten. Also das, was ihnen gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde, das war da, das haben sie auch erkannt, die Begabung. Und sie wollten sie auch praktizieren, ausleben. Aber bei Begabung alleine genügt ja nicht. Es gehört dazu ja auch entsprechender Fleiß dazu und ein enormer Einsatz an Zeit, um sich einen Erfolg zu erarbeiten, zu erkaufen. Was hat diese Leute dazu angetrieben? Nun, sie alle einte eins, sie hatten eine Motivation. Sie wollten unbedingt ein Ziel erreichen. Und diesem angestrebten Ziel hat sie alles andere unterworfen. Sie nahm dafür Nachteile und Entbehrungen in Kauf. Es gab ja in der Öffentlichkeit immer wieder Befragungen, die das Verhältnis zwischen Begabung und Fleiß untersuchten. Und dabei wurde festgestellt, dass Fleiß und Einsatz einen doch erheblichen Anteil am Erfolg ausmacht. Keiner wird als Violin-Virtuose geboren oder als Fußballer des Jahres. Bis zu dieser Auszeichnung liegt ein entbehrungsreicher Weg vor ihm. Von den berühmten Künstlern, Musikern, Pianisten ist bekannt, dass sie 5 bis 6 Stunden täglich geübt haben, um erfolgreich zu sein, um das Ziel zu erreichen, einmal als Solist auftreten zu können. Ich selber habe auch schon mit 10 Jahren begonnen, Violinunterricht, also Geigenunterricht zu bekommen. Ich habe das auch mit viel Freude gemacht, viele Jahre, aber länger als eine halbe Stunde am Tag habe ich es nicht geschafft. Dann war die Ausdauer zu Ende in aller Regel. Wenn jemand seine Begabung erkannt hat und diese auch als leidenschaftliche Neigung sieht, also ein Ziel hat, das er erreichen will und das ihm größte Freude bereitet, dann verzichtet er auf manches und nimmt auch viele Entbehrungen in Kauf. Denken wir an Boris Becker. Der hat während seiner aktiven Zeit sich ganz auf das Tennis konzentriert. Alles andere hat er danach nachgeholt. Ja, noch einmal das Zitat von vorhin. Wenn du nicht bereit bist, für ein ambitioniertes Ziel erhebliche Nachteile in Kauf zu nehmen, kannst du es gleich vergessen. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Nun, wenn Sie noch die Schriftlesung von vorhin in Erinnerung haben, im Kopf haben, dann werden Sie feststellen, was Paulus dazu gesagt hat, zu diesem Thema. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth: Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viel Läufer teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis. Darum lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Jeder, der an einem Wettlauf teilnehmen will, nimmt harte Einschränkungen auf sich. Er tut es für einen Siegeskranz, der verwelkt. Und Paulus greift da auf diese Zeit, in der er lebt, zurück. In der Antike, also im Altertum, klassischen Altertum, bei den Griechen, da galten die Sportler als hoch angesehene Personen. Und Sieger wurden dort sehr geehrt. Und nun nimmt er ein Beispiel eines Läufers aus den damaligen Olympischen oder auch isthmischen Spielen, die damals ja regelmäßig stattfanden. Und gebraucht dieses Beispiel eines Läufers, der nun alles tut, um Sieger zu werden, um den Siegeskranz zu bekommen. Sie haben damals einen Eichenlaubkranz aufgesetzt bekommen und nicht diese Honorare, wie sie heute üblich sind. Aber die Ehre war das, was sie sich erstrebt haben. Paulus, Zitat, und dieses Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, von dem Journalisten, erkennen Sie hier Gemeinsamkeiten? Einen gemeinsamen Nenner? Beide sprechen von Einschränkungen auf dem angestrebten Weg. Und beide sprechen vor allen Dingen auch vom Ziel, vom Sieg, von dem Siegeskranz, den sie bekommen. Aber gerade das Ziel wird in diesen Zitaten unterschiedlich gesehen. Es wird von beiden ganz anders definiert. Beim Journalisten geht es um ein irdisches Ziel, um Erfolg und Perfektion, um einen Siegeskranz, der zwar schön ist, und ich denke auch ein Musiker, wenn er Solist ist und auftritt, dann bringt er viel Freude dem Publikum, den Zuhörern. Das ist eine großartige Sache. Aber es ist ein irdisches Ziel. Es vergeht. Bei Paulus geht es um einen unvergänglichen Siegeskranz. Es geht Paulus um das ewige Leben. Ein Leben jetzt schon in dieser Welt mit Gott, mit dem Herrn Jesus Christus, aber auch in Ewigkeit. Es geht um ein Leben mit Frieden, mit dem Vater im Himmel. Paulus tut nun alles, um des Evangeliums willen, wie er schreibt, damit er Anteil bekommt an dem, was dieses Evangelium verspricht, nämlich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das jetzt schon, wir dürfen das jetzt alle schon erleben in dieser Welt, aber einmal über den Tod hinaus, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, beim Vater. Und diese Gemeinschaft, das ewige Leben, das kann man nicht wie beim Läufer, wie bei dem Beispiel, das ich Ihnen am Anfang genannt hatte, durch Fleiß und Übung, durch Einsatz und Einschränkungen erreichen. Das ist ein Geschenk. Das können wir uns nicht verdienen, das kriegen wir geschenkt. Ein Geschenk unseres Vaters im Himmel. Das Einzige, das wir tun können, um dieses Geschenk zu bekommen, ist, es anzunehmen. Schlicht anzunehmen. Anzuerkennen, dass Jesus Christus mein Heiland ist und Gott, der Vater im Himmel, der mich liebt, der sich um mich kümmert, der mich sieht, wie es in der Jahreslosung heißt. Ja, was meint Paulus dann aber, wenn er uns, seine Nachfolger Jesu, auffordert, darum zu kämpfen? Ist das nicht ein Widerspruch? Zu kämpfen, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu erlangen. Und wenn ich mir die paulinischen Briefe angucke, dann meint es Paulus wirklich sehr, sehr ernst mit diesem Kämpfen, zu dem er uns auffordert. Er weist auch an anderen Stellen eindringlich darauf hin. Zum Beispiel im 1. Timotheusbrief. Er schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor allen Zeugen. Oder an die Gemeinde in Philippi, das schreibt er im 3. Kapitel, bezieht er sich selber ein: Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Oder im 2. Kapitel an die Philipper, in besonderer Weise eindringlich und eindrücklich schreibt er: Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Aussagen, die uns erschrecken. Was heißt das denn? Was meint Paulus damit? Wir haben doch vorhin gesagt, er schreibt auch, dass wir durch eigene Anstrengungen nicht selig werden können, dass es ein Geschenk ist. Und insbesondere im Römerbrief geht Paulus auch auf dieses Thema ein. Dort schreibt er von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. In Römer 3 heißt es: Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Hier betont Paulus das Kernevangelium, das Wesen, das Eigentliche des Evangeliums, der gute Nachricht von Jesus. Wir werden gerettet durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, nicht durch eigene Anstrengungen. Was Jesus kam in diese Welt als Mensch. Er musste in diese Welt kommen. Wenn auch nur ein einziger Mensch die Gebote Gottes im Alten Bund gehalten hätte, wenn das möglich gewesen wäre, hätte der Sohn Gottes nicht Mensch werden müssen. Dann läge es an den Menschen selber, sich das zu erarbeiten, zu verdienen. Da das aber nicht ging, nicht der Fall war, musste Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch werden, um für unsere Schuld zu sterben am Kreuz. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, die wir eigentlich hätten dafür bestraft werden müssen. Ich erinnere noch mal an das schöne Lied von Paul Gerhardt, an das Karfreitagslied, in dem es heißt: Ich bin's, ich sollte büßen an Händen und an Füßen gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Für meine Schuld ist Jesus Christus in diese Welt gekommen, um am Kreuz von Gott bestraft zu werden dafür, damit ich leben kann, frei bin, damit ich ja im Gericht vor Gott einmal von Jesus Christus als meinem Anwalt freigesprochen werden kann. Deshalb musste Jesus Mensch werden. Und es war durch die ganze Christenheit hindurch, über Jahrhunderte, kam es immer wieder dazu, dass die Betonung darauf lag: Ihr müsst etwas tun, um gerecht zu werden, um geheilt zu werden, um gerettet zu werden. In der Reformation hat Luther das wieder zum Leben erweckt, die Botschaft, das Evangelium. Er hat es nochmal neu formuliert durch die 4 Soli. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus. Also allein durch Gnade, durch Glauben, durch die Botschaft, durch das Evangelium, durch die Schrift, durch Christus. Durch Jesus Christus wurde die Botschaft durch die Schrift uns bekannt, und durch ihn finden wir durch Gnade zum Glauben an Jesus Christus und zum Vater im Himmel. Was bedeutet das denn für uns als Nachfolger Jesu? Und dass wir in ständiger Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und mit seinem Vater, den wir auch Vater nennen dürfen, mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, Gemeinschaft haben dürfen. mit ihm leben und mit ihm reden dürfen, alle unsere Probleme vor ihn bringen dürfen. Das bedeutet, wir sind jetzt Bürger des Reiches Gottes. Wir haben den Pass der Bundesrepublik Deutschland und wir haben auch einen Pass für das Reich Gottes als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu. Das ist dokumentiert im Buch des Lebens. Dort sind unsere Namen genannt. Darüber dürfen wir uns freuen, sagt Jesus. Wir sind Erben des Reiches Gottes. Erben wird man nicht durch irgendein etwas verdienen, etwas tun, sondern durch Geburt. Erben des Reiches Gottes werden wir durch Wiedergeburt. Wir bekommen ein neues Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das führt uns zu der Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Zu einer großen Freude, dass wir mit Jesus leben dürfen. Dass wir seine Führungen, seine Bewahrungen und seine Hilfen erleben dürfen, seine Wunder. Das ist Grund zur Freude. Das ist, ja, wir erleben viel Gutes in dieser Nachfolge. Aber, und darauf weist Paulus nun hin mit seinen Aussagen, wir erleben eben auch viel Schweres. Wir sind in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt und haben Teil an all dem, was diese gefallene Welt ausmacht. Gerade im Alter wird uns das bewusst. Wenn Krankheiten und andere Dinge einen belasten, aber auch wenn wir Anteil nehmen an der Not in dieser Welt. Wir erleben viel Schweres. Die Bibel verspricht uns nicht, dass ein Leben mit Jesus auf Rosen gebettet ist, alles glatt verläuft. Damals, zur Zeit der Apostel, war Verfolgung für die Christen etwas ganz Normales. Nicht immer und nicht überall, aber immer wieder und immer irgendwo. In den Gemeinden, in den paulinischen, die Paulus gegründet hat und auch in all den anderen. Da war das eigentlich ein ständiger Begleiter. Das kam von außen auf die Gemeinden zu. Aber das ist eigentlich nicht das eigentliche Problem einer christlichen Gemeinde. Das eigentliche Problem einer christlichen Gemeinde ist, dass es von innen kommt. Aus der Gemeinde heraus. Und deshalb weist Paulus nun in seinen Briefen immer wieder darauf hin, auf die Irrlehren, die in den Gemeinden entstanden sind. Hier haben wir den Grund, weshalb Paulus die Gemeinde auch so eindringlich hinweist, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus weiß, dass Nachfolger Jesu ein Leben lang mit der Sünde auch zu kämpfen haben. Keine Frage. Er benutzt ein Beispiel oder mehrere Beispiele und ich möchte mal eins hervorgreifen. Das ist der Brief an die Gemeinden Galatien. Dort hat Paulus gewirkt, hat Gemeinde gegründet, Menschen kamen zum Glauben. Aus den Heiden, auch aus den Juden, beide waren dabei. Und nun hat Paulus erfahren, was dort passiert ist. Und er schreibt am Anfang des Galaterbriefes, ich bin sehr erstaunt und verwundert, dass ihr so schnell abgekommen seid vom reinen Evangelium, von der Lehre, die ich euch gepredigt habe und euch einem anderen Evangelium zugewandt habt. Was meint Paulus damit? In der Gemeinde in Galatien, die meisten waren Heidenchristen, also aus den Griechen. Es waren aber auch Juden dabei. Und diese Judaisten haben nun der Gemeinde gepredigt, ihr seid errettet, ihr habt den Messias, unseren jüdischen Messias als Sohn Gottes angenommen und erkannt und lebt mit ihm. Ihr seid gerettet. Aber um gute und echte Christen zu werden, müsst ihr auch das mosaische Gesetz halten. Die wichtigsten Vorschriften. Und dazu gehört die Beschneidung, dazu gehört die Einhaltung der Speisevorschriften, Sabbat halten und diese Dinge. Das haben die Juden gelehrt und die Christen, die Heidenchristen, haben das so auch akzeptiert. Und deshalb schreibt Paulus nun in diesem Brief an die Galater, dass sie hier einen Irrweg gehen. Ein falsches Evangelium. Ihr habt ein anderes Evangelium genommen, das gar kein Evangelium ist. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Ergreife das ewige Leben an Timotheus. Timotheus war ein wiedergeborener Christ. Er war ein bewährter Mitarbeiter von Paulus. Er stand im vollzeitlichen, hauptamtlichen Dienst. Was meint Paulus, dass er das ewige Leben ergreifen soll? Timotheus war ein sehr junger Mann noch und das Leben war noch vor ihm. Und Paulus weiß aus eigener Erfahrung, er berichtet auch von sich selber immer wieder, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Eine erstaunliche Aussage. Aber wenn wir unser eigenes Leben ansehen, dann müssen wir sagen, Herr Paulus hat recht. Bei mir ist das ähnlich. Es gibt auch ganz andere Niederlagen, anderer Art. Wir leben als Christen fröhlich unseren Alltag. Uns geht's gut. Wir leben auf der sicheren Seite. Und wir leben in enger Gemeinschaft mit unserem Herrn. Besuchen Gemeinde, Gottesdienste, besuchen Bibelstunden und leben als Christen. Wir sind gesund und plötzlich kommt ein Schicksalsschlag. Bei einem Arztbesuch bekomme ich die Diagnose Krebs. Oder ein Todesfall in der engeren Familie. Oder vielleicht auch ein wirtschaftlicher Knockout. Das sind nur einige Beispiele, die unser Leben auf den Kopf stellen können. Und auch unseren Glauben ins Wanken bringen können. Die uns zweifeln lassen an der Liebe und Fürsorge unseres himmlischen Vaters. Und ich kenne einige, auch aus unserer Gemeinde, Christen, die durch schwere Krankheit und andere Not in große Probleme geraten sind. Wir dürfen als Jünger Jesu durchaus Niederlagen einkalkulieren, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist keine Schande zu fallen, solange ich nicht vergesse, im Vertrauen auf Gott wieder aufzustehen, nicht zu resignieren. Resignieren heißt ja im Lateinischen das Ziel verfehlen, das Ziel aufgeben. Dass das nicht der Fall ist, sondern dass ich im Gespräch mit unserem Herrn Jesus Christus bleibe. Jesus lebt, er ist bei mir und ist auch heute noch mein hoher Priester. Er setzt sich beim Vater für seine Gemeinde ein. Wir erinnern uns an das hohe priesterliche Gebet Jesu, Johannes 17. Dort schreibt er, das war kurz vor seiner Himmelfahrt, spricht er mit seinem Vater. Das ist eines von den wenigen Gebeten, die uns von Jesus Christus überliefert worden sind. Er schreibt, ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus wusste, was auf seine Nachfolger zukommen wird. Er kannte die Probleme schon. Er weiß, dass Not und Verfolgung die Christen einmal belasten wird. Und Paulus wusste es auch, denn er hat es selbst am eigenen Leibe erfahren. Und deshalb auch sein brüderlicher Rat an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wir wissen es und haben es vorhin gesehen, dieser Kampf ist nicht etwas, was uns das ewige Leben sichert. Das haben wir von Gott bekommen durch unsere Wiedergeburt. Es ist auch keine krampfhafte Anstrengung unsererseits, sondern es ist einfach ein vertrauensvolles Gespräch, im vertrauensvollen Gespräch mit unserem Herrn Jesus zu bleiben und dann von ihm auch die Kraft zu bekommen, auch schwere Wege akzeptieren zu können. Warum? Weil wir wissen, er liebt uns. Das ist seine Motivation überhaupt, dass er Mensch geworden ist. Er liebt uns, er weiß, er ist allmächtig, Gott ist allmächtig. Er könnte jederzeit helfen. Wir können sagen, sprich nur ein Wort und ich bin gesund. Aber er liebt uns auch und er weiß, was gut ist für uns. Und das im Glauben annehmen zu können und zu sagen, dein Wille geschehe, das ist Heiligung. Dazu müssen wir finden, durchkämpfen, wie Paulus uns auffordert. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, im Dialog mit unserem Herrn Jesus Christus zu bleiben. Er wird uns dann auch den richtigen Weg führen und bewahren, auch in Zeiten der Not, der Anfechtung und ähnlichen Dingen. Wir wollen jetzt, wie angekündigt, eine Gebetsgemeinschaft haben, in der wir alle unsere Dinge vor Gott bringen dürfen, unsere Bitten, Fürbitte, wir haben auch einiges gehört, das Juka und andere Dinge, auch für unsere Kranken dürfen wir bitten. Wir dürfen ihn aber ihm danken für all das Gute, das wir bekommen haben, ihn loben und ihn anbeten. Ich werde dann den Abschluss machen.